Wählt unter euch Knaben und lasst sie in der Heiligen Schrift unterrichten. Wenn sie Männer geworden, sich auch nur etwas tüchtiger erweisen sollten als die Sklaven, so möget ihr mich für einen Toren und Verrückten halten. Durch die Narrheit der Christen ist beinahe alles zugrunde gegangen, nur die Gnade der Götter kann uns noch Rettung bringen. Das Christentum ist infolge seiner abscheulichen Lebensgrundsätze eine Religion für Schenkwirte, Zöllner, Tänzer und ähnliches Gelichter. Zu Recht muss man die Verständigen unter euch hassen, die Einfältigen aber bemitleiden, die als eure Anhänger so tief in das Verderben geraten sind, dass sie die ewigen Götter verrieten und zu einem toten Juden übergingen. Kaiser Julian.